Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Ein Roadmovie. Oder zumindest der engagierte Versuch, rauszubekommen, wo all jene ankommen, die dahin kommen. Wo der Pfeffer wächst. Viel helles Holz. Die kleinen Tische sind schwer und betont rustikal gehalten. Metalllampen hängen von der hohen Decke und tauchen die Mittagsgäste in Karls Bistro in warmes Licht. Der Blick fällt aus dem Panoramafenster aufs Wasser. Ein Containerschiff zieht langsam vorbei. Der Motor stampft. Das war zollfreies Gebiet und wenn man dann Gewürze für seinen eigenen Laden als Gewürzhändler gesucht hat, ist man in den Freihafen gefahren und hat in diesen Probierstuben die verschiedenen Gewürze aus aller Welt probiert. Den Curry von dort und den Paprika von dort und hat dann ausgesucht, was man für seinen eigenen Handel erwerben wollte. Und insofern ist das Karlsbistro so ein bisschen im Anklang an diese Probierstuben von damals. Trendiges mit hanseatischer Historie verbinden sei die Geschäftsstrategie, so Marketingchef Eckhard Buss. Das Lokal liegt just in dem Teil des Hamburger Hafens, wo bereits Anfang des 19. Jahrhunderts und noch Ende 2001 Stückguttransporter festmachten. Und es hat einen kleinen Shop im Stil Tante-Emma-Laden integriert. Scharf und pikant ist die Gewürzlinie, wo die Chilis drin sind und wo halt auch alle Pfeffer dabei sind. Und da sind die klassischen weißen, schwarzen Pfeffer dabei, aber auch ein tasmanischer Bergpfeffer oder ein langer Pfeffer. Dann auch Pfeffermischungen, Zitronenpfeffer, bunten Pfeffer und ein wilder Pfeffer, der ganz kleine Pfefferkörner hat, die am Stiel quasi geerntet werden. Viele Touristen suchen natürlich dann auch ein Souvenir aus der Hafencity. Und da bietet sich natürlich auch so ein Gewürz an. Folglich hat Marketingchef Eckhard Buss vielleicht nicht Unrecht, wenn er Hamburg zum besten Startpunkt in Deutschland erklärt für eine Reise ins Reich des Pfeffers. Die Stadt im hohen Norden ist immerhin drittgrößter Gewürzumschlagplatz der Welt. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Ein Reiseunterfangen. Oder der engagierte Versuch, rauszubekommen. Weshalb jeder Pfeffer benutzt. Weswegen Pfeffer früher immens teuer war und heute Kult ist. Wieso es kaum ein Gericht gibt, in dem nicht Pfeffer verwendet. Pfefferkuchen. Was, Pfefferkuchen? Pfefferkuchen sind oder ist ein Gericht oder eben ein Gebäck ohne Pfeffer drin. Hier steht's. Mit den bekannten Nürnberger Pfefferkuchen verhält es sich, wir enthalten keinen Pfeffer, da das heutige Weihnachtsgebäck nichts mehr mit dem mittelalterlichen Pfefferkuchen gemein hat. Dieses war vielmehr ein mit verschiedenen Gewürzen abgeschmecktes Brot, welches je nach Zusammensetzung verschiedene Aufgaben erfüllte. Würzbrote mit hohem Gewürzanteil wurden Soßen zugesetzt, um diese anzudicken oder um ihnen eine schöne braune Farbe zu geben. Die Leiterin des Hamburger Gewürzmuseums, Viola Fierk, zeigt die Exponate in der Pfefferecke. Das Museum ist klein, untergebracht im zweiten Stock eines einstigen Gewürzlagers in der ehemaligen Speicherstadt. Heute steht auf dem Adressschild Hafen City, eine architektonisch ausgeklügelte Touristen-, Geschäfts-, Kultur- und Wohnmeile, noch nicht ganz so boomend wie geplant. Auf 350 Quadratmetern lernt man hier alles über Gewürzhandel einst und heute. Da stehen Jutesäcke von anno dazumal, Gerätschaften zum Wiegen und Verpacken. Tagebücher der frühen Seefahrer halten die Angst vor dem nächsten Sturm fest und die Vorfreude auf reiche Gewürzbeute. Romane liegen aus, die sich mit dem Thema beschäftigen. Der Klassiker Lord Jim zum Beispiel, eine Kolonialgeschichte des weltbekannten britischen Autors Joseph Conrad, veröffentlicht 1900. Die Händler des 17. Jahrhunderts holten dort Pfeffer. Denn die Leidenschaft für den Pfeffer muss den holländischen und englischen Abenteurern zur Zeit Jakobs des Ersten wie die Flamme der Liebe in der Brust gelodert haben. Wo gingen sie nicht um des Pfeffers willen hin? Für einen Sack Pfeffer hätten sie einander ohne zu zögern die Kehle durchgeschnitten und ihre Seelen verkauft, um die sie sonst so besorgt waren. Die groteske Hartnäckigkeit jenes Verlangens ließe des Todes in seinen tausend Formen spotten. Der unbekannten Meere, der abscheulichen und fremden Krankheiten Wunden, Gefangenschaft, des Hungers, der Pestilenz und Verzweiflung. Es machte sie groß. Himmel, ja, es machte sie zu Helden. Entdeckt um 50.000 vor Christus ist Pfeffer bis heute Gewürz Nummer 1. Jeder Deutsche konsumiert jährlich 340 Gramm. Sollen wir vielleicht hier mal so ein bisschen erklären, was weiß, schwarz, rot und so sind, dass das alles ein Strauch ist und so? Weil das kann man hier ganz gut machen. Schlägt Museumsleiterin Viola Vierk vor. Sie war 14 Jahre lang als Außenhandelskauffrau für eine Hamburger Firma im Gewürzhandel tätig. Das Angebot 1993, ein Gewürzmuseum, das einzige und erste Gewürzmuseum in Deutschland zu konzipieren, für sie ein Lebenstraum. An dem Pfefferstrauch wachsen tatsächlich vier Sorten Pfeffer, grüner, schwarzer, weißer und roter. Wobei das eigentlich nur eine Frage der Ernte ist, beziehungsweise der Reife. Als erstes wird der grüne geerntet, wird entweder sofort in Lake eingelegt oder wird gefriergetrocknet oder auch normal getrocknet, wird dann aber allerdings sehr krisselig so vom Aussehen her. Der grüne ist definitiv der Pfeffer, der am mildesten ist. Danach kommt der schwarze Pfeffer, der ist immer noch grün, wenn er geerntet wird, ist aber reifer und bekommt dadurch durch die Trocknung dann die schwarze Schale. Der nächste Pfeffer ist der weiße, der kommen würde. Der weiße ist noch reifer. Die Beeren sind schon so ein bisschen ins Rötliche, wenn er geerntet wird. Der wird theoretisch wieder schwarz durch die Trocknung, aber durch den höheren Reifegrad verliert er die Schale und dadurch wird er weiß. Das ist also der Unterschied zwischen weiß und schwarz, der eine mit Schale, der andere ohne. Als viertes würde der echte rote Pfeffer kommen. Der ist ganz, ganz selten. Der ist so reif, dass man ihn definitiv nicht mehr trocknen kann. Das heißt, den kann man nur kaufen in Lake eingelegt. Und in Gourmetläden, weil das ist mehr so ein Gourmetpfeffer dann, weil er auch relativ teuer ist, weil selten. Und das, was wir hier kennen aus diesen Pfeffermischungen, dieser sogenannte bunte Pfeffer, egal ob in ganzen Beeren oder zerkleinert oder so, das ist eigentlich eine Frage der Optik. Das ist nämlich kein roter Pfeffer. Das ist eine sehr pfefferähnliche Pflanze vom Geschmack her. Und die darf im Handel nicht als roter Pfeffer bezeichnet werden. Auf den bunten Pfeffermischungen steht entsprechend rosa Beeren oder rosa Pfeffer. Bei besonders preisgünstigen Mixprodukten fehlen häufig sogar solche falschen rosa Pfeffer. Billige Paprikaflöckchen sorgen dann für rechte Röte. Zwischenfazit also: Je reifer, desto scharf. Stimmt nicht. Im Gegenteil. Gereifter, echter roter wie ganz junger grüner sind die mildesten Pfeffer. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Eine Reise. Jetzt von Hamburg in die Ferne. Pfeffer ist schließlich noch nie einfach so ums Eck gewachsen. Die Geschichte des Pfeffers als Handelsgut beginnt um 4000 vor Christus in Indien. Auf Geheiß der indischen Götter, so will es die Überlieferung, soll Pfeffer auf den Feldern gedeihen zum Wohle und Erhalt der Menschheit. In anderen Himmels- und Sagenreichen reservieren die Götter und vor allem jene, die es werden wollen, das Gewürz mit der verzaubernd berauschenden Kraft für sich. 1000 vor Christus etwa im neuen Reich des alten Ägypten. Die Pharaonen opfern in ihren Tempeln und verspeisen bei ihren Gelagen kiloweise Pfeffer. Der früheste bekannte Dauerkonsument von Pfeffer ist Ramses II. Nach seinem Ableben 1224 vor Christus werden ihm einige Pfefferkörner in die Nase und in die Bauchhöhle gesteckt. Bevor man ihn zur besterhaltenen Mumie des alten Ägypten einbalsamiert. Forscher rätseln bis heute, wird in diesem Fall experimentiert mit der konservierenden Eigenschaft des Pfeffers oder ist der große Herrscher Ramses II. Einfach eine kostspielige Sonderbehandlung wert? Reich umweht von Gewürzdüften marschiert Helena in Troja ein. Und macht das Volk glauben, sie sei eine Göttin. Schreibt der römische Dichter Ovid. Was als Duft und Geruchsstoff vielerorts den Göttern vorbehalten war, wandert spätestens ab 1000 vor Christus in weltliche Sphären, betuchte weltliche Sphären. Im bekanntesten römischen Lehrbuch der Gourmets, im Apicius-Kochbuch, wird Pfeffer nahezu in jedem Rezept für salzige Speisen erwähnt. So manchem feisten Senator wird der Atem gestockt haben, weil die eben händeweise ihre Wachteln und Wildschweine gewürzt haben. Und dass es zu speziellen Anlässen eben auch kandiert gereicht wurde, Pfeffer, um nämlich den nötigen Durst der Gäste zu schüren für die anschließenden Saufgelage. Apicius, Kochbuch Band 2, Rezept 4, lukanische Würste. Man mahlt Pfeffer, Kümmel, Raute, Petersilie, Würze, Lorbeeren. Dann wird gut zerkleinertes Fleisch hinzugemischt, sodass es wiederum mit dem Ganzen zermahlen wird. Mit ganzem Pfeffer und reichlich Fett sowie Pinienkernen füll es in einen ordentlich ausgezogenen Darm. Dann wird es zum Räuchern aufgehängt. Pfeffer und exotische Gewürze generell erreichen Europa vergleichsweise spät, werden dann aber schnell wertvolle wie begehrte Ingredienzien in Küche und Apotheke. Pfeffer senkt den Blutdruck, hilft gegen Rheuma, bei der Verdauung. Macht müde, zwischenmenschlich munter. Bestätigt 400 vor Christus zumindest der griechische Arzt Hippokrates. Pfeffer ist ein Luxusprodukt. Für ein Pfund des schwarzen Würzgoldes bekommt man im antiken Rom oder Athen 16 Kilo Brot. Das Ursprungsland des Pfeffers, die Malabarküste im Süden Indiens, entwickelt sich zum dominierenden Handelsplatz in Asien. Laufen die Transporte zunächst mit Karawanen über Land ab, finden die südarabischen Kaufleute schnellere Distributionsrouten zu Wasser. Und sie denken sich gruselige Geschichten aus, um europäische Auftraggeber davon abzuhalten, selbst ins Pfefferplantagengeschäft einzusteigen. Der Pfefferbaum wächst in Indien an den Südhängen des Kaukasus in praller Sonne. Die Pfefferwälder werden von Giftschlangen bewacht. Wenn nun die Zeit der Ernte gekommen ist, legen die Eingeborenen Feuer in den Wäldern, um die Schlangen zu vertreiben. Gleichzeitig bekommt der Pfeffer durch die Hitze des Feuers seine Schärfe und seine ursprüngliche Farbe ist weiß. Derlei frühe südarabische Marketingmärchen glaubt man im Abendland bis ins Mittelalter. Obschon die Araber da längst nicht mehr alleinige Gewürzgaranten sind. Nach immerhin 1000 Jahren arabischer Monopolstellung ist es Rom und Athen um 40 vor Christus gelungen, das Geheimnis der Monsunwinde zu entschlüsseln. Europa fährt jetzt selbst nach Asien. Rund 120 Schiffe nehmen den Weg damals Jahr für Jahr. Die Nachfrage nach exotischen Gewürzen ist immens. Dafür geboten werden Metalle, vor allem Kupfer, Textilien, Wein, Glas, Schmuck und Sklaven. Apicius, Kochbuch Band 6, Rezept 9, numidisches Huhn. Bereite das Huhn vor, koche es, wasche es, pfeffere es, brate es. Zerstoße Pfeffer, Kümmel, Koriandersamen, Raute, Datteln und Pinienkerne. Essig, Honig und Öl hinzugießen und abschmecken. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches kommt auch der internationale Gewürzhandel zum Erliegen. Der Islam breitet sich in Ägypten aus, muslimische Heere dringen gegen Westen vor, die Welt wird zweigeteilt. Handelsschiffen der einen Welt ist es nicht mehr erlaubt, in den Häfen der anderen anzulegen. Grenzgänger bleiben jüdische Kaufleute, die sowohl von Christen als auch von Muslimen toleriert werden. Diese jüdischen Händler führen geringe Mengen an Gewürzen nach Europa ein. Die Preise dafür sind horrend. Also Gewürze sind natürlich besonders im Mittelalter ja mehr wert gewesen als Gold. Also konnten alle Sorten mit Gold aufgewogen werden und man hat natürlich auch seinen Reichtum demonstriert. Im Mittelalter sind allerdings Gewürze in erster Linie als Aphrodisiaka und als Heilmittel benutzt worden und noch gar nicht so sehr zum Würzen. Das kam eigentlich erst mit der Zeit. Im Gewürzmuseum in Hamburg erläutert Viola Fierk bunte Schautafeln mit den wichtigsten Handelsrouten im Mittelalter. Die weitverzweigten Wegenetze ähneln denen, die es bereits in der Antike gab. Im 10. Jahrhundert nach Christus leben die Geschäftsbeziehungen zwischen Orient und Okzident wieder auf. Dreh- und Angelpunkt wird die mittelalterliche Handelsmetropole Venedig. Von hier aus nehmen gewiefte christliche Geschäftsleute wieder Kontakt zu muslimischen auf. Potenzielle gemeinsame Gewinne lassen beide Seiten erneut zusammenfinden. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Oder wo er im Mittelalter blüht und gedeiht. Venedig sichert sich Handelsprivilegien des oströmischen Kaisers. Zollfreiheit und geschickte Wirtschaftspolitik lassen die Republik zum Zentrum des Gewürzumschlags werden. Im 10. und 11. Jahrhundert kommt praktisch jedes indische Pfefferkorn über Venedig nach Europa. Die Welser, Fugger und Tucher mieten an der Rialto-Brücke Lagerflächen und Wohnräume an. Das Deutsche Haus ist zugleich Warenbörse. Von hier aus gehen die Ochsenkarren ab, die Pfeffer und andere Gewürze aus der Lagunenstadt über die Alpen nach Augsburg und Nürnberg zu den Stammsitzen der Handelshäuser bringen. Von dem Moment an, wo Pfeffer verfügbar war, wollte ihn natürlich jeder haben. Aber es gab nur eine ganz, ganz kleine Schicht, die sich Pfeffer überhaupt erlauben konnte, ne? Weil es eben so teuer war. Deshalb hat man ja auch in so richtig, ja, in hohen Kreisen, hat man tatsächlich Pfeffer als Konfekt benutzt. Das heißt, man hat einfach kleine Schälchen hingestellt mit Pfefferkörnern und das knabberte man dann so nach dem Essen, also wie Nachtisch oder sowas. Für Gewürze, die um einen Dukaten in Indien erstanden wurden, verlangte man in Venedig schon 60 bis 100. Und nach Brügge geliefert, kostete die Menge dann 180 bis 300 Dukaten. Von den Augsburger und Nürnberger Kaufherren wird berichtet, dass sie teilweise bis zu 600% auf die in Venedig gekauften Gewürze aufschlugen. Schritt für Schritt macht Pfeffer Europa reich. Augsburg, Nürnberg. 1197 gründen Londoner Kaufleute die Peppers Guild, die sich im 14. Jahrhundert mit anderen Zünften zur Gilde der Lebensmittelhändler zusammenschließt. Im 15. und 16. Jahrhundert unternehmen Portugiesen, Spanier, Niederländer, Briten große Entdeckerfahrten über alle Meere. Handelskompanien entstehen. Pfeffersack ist eigentlich nichts anderes als ein Begriff für reiche Gewürzkaufleute, die eben nichts anderes getan haben, als dick und fett auf ihren Säcken Pfeffer oder anderen Gewürzen zu sitzen und sich um nichts und niemanden zu scheren, als darum, wie sie schnell und noch schneller zu immer mehr Reichtum kommen konnten. Diese internationalen Pfeffersäcke liefern sich bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein ein rasantes Rennen, um den globalen Gaumen mit Pfeffer zu erfreuen. Genauer, um den eigenen Beutel klingeln zu lassen. Die meisten Pfeffersäcke stammen aus alteingesessenen Kaufmannsfamilien. Bisweilen gibt es auch Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. 1680 macht mutige Pfefferspekulation einen Salzburger Handelsgehilfen reich. Gab's nun zu der Zeit, da Johann Anton Kaufmann Dienst als Handelsgehilf im Fuchschen Kontor zu Salzburg versah, ein Schiff, dass da längst schon sollte in Venedig zurückgemeldet sein. Setzten sich darob nach Jahr und Tag die Handelsleute zusammen, hielten Rat und waren sich einig, dass der Pfeffer wohl indes bei den Fischen lag. Unser Anton Johann Kaufmann aber ergriff die Sache beim Schopf, warf sein Vertrauen auf St. Antonius von Padua, seinen absonderlich erkiesten Namenspatron und Vorsteher, und tat sein Gelübd, dem Schutzpatron ein Kirchlein zu errichten, so er das Schiff wohl heimgeleite. Danach rafft er sein weniges an eigenem Spargut zusammen und kauft den großen Handelsherrn ihr verlustig gegebenes Schiff ab. Sieh da, über kurzem lieget das Schiff zu Venedig im Hafen. Der Handelsgehilf hat sein Glück gemacht. Dann gibt es natürlich diese ganzen Sprüche, ne? Gepfefferte Preise, weil teuer, oder geh dahin, wo der Pfeffer wächst, was eigentlich nichts anderes heißt als möglichst weit weg, weil eben die Pfefferanbauländer alle weit weg sind. Dann gibt es noch den sogenannten Pfeffertag. Das ist früher am 28. Dezember in Mittel- und Süddeutschland ein Brauch gewesen. Da sind Kinder schlagend, also mit Ästen schlagend, durch die Gegend gegangen und haben im Prinzip Pfeffer erbettelt. Heute gibt es das nicht mehr, aber früher, da war das also durchaus üblich. Heute sei eben vieles anders, gibt die Leiterin des Hamburger Gewürzmuseums zu. Die Besucher in dem kleinen Ausstellungsraum sind trotzdem oder gerade deshalb erstaunt. Pfeffer, das war mal das teuerste Innengewürz? Und Pfeffer hält weiterhin die Gewürzwirtschaft am Laufen, auch wenn er mittlerweile im Discounter zu haben ist. Das Doofe war, dass die Säcke ziemlich weit quer stehen. Dadurch kamen die mit zwei quer, bei den fünf Stück, weil dann mussten die lang quer stehen. Schubst du mir die normal? Wie viele Big Bags habt ihr jetzt verladen? 36. Logistikunternehmer Michael Bruns kontrolliert die Ladung auf dem LKW, der gleich das Lager verlässt. In Plastiksäcken gehen die Gewürze vom Hamburger Hafen aus gen Süddeutschland zu verschiedenen Mühlen. Ein weiterer LKW wartet auf das Okay des Chefs. Die Reiserouten der täglich bis zu 40 Fahrzeuge führen auch nach Ungarn, Österreich, in die Schweiz, Frankreich und nach Spanien. Früher war es schon eine freudige Überraschung, wenn von 10 Schiffen 8 zurückkamen. Und Hamburg hat das erste Mal schwarzen Pfeffer gesehen, nachdem die Fugger ihren Pfeffer an der portugiesischen Krone nicht los wurden, weil zu viele Schiffe zurückgekommen waren und gleichzeitig die Venezianer sehr viel Anlandungen über Land hatten, sehr viel Pfeffer bekamen. Da brach der europäische Pfefferhandel zusammen und die Fugger mussten sich dann Quellen suchen. Sie wurden es an ihre königlichen Auftraggeber in Portugal nicht los und sie überlegten, wo sie sich denn verteilen können und kamen da auch zu den nordeuropäischen Häfen. Ohne die Fugger aus Augsburg oder die Welsch aus Nürnberg und deren Lieferungen wären die Hamburger Pfeffersäcke im späten Mittelalter wie in der Neuzeit also auf leerer Jute gesessen. Michael Bruns ist Erbe eines Logistikbetriebs, eines Familienunternehmens seit 1950, also groß geworden mit Gewürzen, Gewürzgeschichte, Theorie und Praxis. Das meiste ist Pfeffer, dann gibt es Nebengewürze, Zimt, Kardamom, Nigeria-Ingwer, China-Ingwer und alle Sorten Chilis, gecrushed, gemahlen, Knoblauch, Zwiebelpulver und dann eben besondere Gewürze wie Muskatblüte, Muskatnüsse natürlich auch. Eigentlich alles, was wir so in der Küche als Gewürze benutzen, haben wir hier eigentlich auch im Lager. Rund 90.000 Tonnen Gewürze importiert Deutschland jedes Jahr und belegt damit Platz 2 hinter den USA. Gut ein Drittel der Einfuhren und damit den Löwenanteil macht Pfeffer aus. Er kommt her aus Brasilien, Vietnam, Indonesien, Indien, China. Heute ein sehr großes Produktionsland ist Vietnam. Indischen Pfeffer sehen wir weniger. Nicht, weil der nicht mehr produziert wird, sondern es wird in Indien sehr viel guter Pfeffer produziert. Aber der indische Markt nimmt eben sehr viel selbst auf. In den meterhohen Lagerräumen ist es kalt. Gerade mal +2 bis +8 Grad. Die Säcke und Plastikpakete mit Gewürzen aus aller Welt stapeln sich in Metallregalen bis unter die Decke. Gabelstaplerführer bringen eingetroffene Lieferungen oder holen Waren für den Weitertransport ab. Der Geruch in der Lagerhalle ist intensiv und trotz der Kälte des Raumes entwickelt sich irgendwie ein warmes Gefühl, ob gewohnter, wohliger Düfte. Zimt, Koriander, Chili, Pfeffer. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Ein Roadmovie. Von Hamburg in die weite Welt und wieder nach Hamburg. Und alleine aus angenehmen Geruchsgründen gerne weiter zu mir nach Hause. Toll, toll, toll. Vielleicht im kleinen Topf oder so haben Sie vielleicht Glück, dass das ein bisschen wächst. Aber eigentlich ist das Klima hier nicht geeignet.